Welche sind die Gebote der ersten Tafel? Die ersten fünf natürlich. Eben nicht. Nicht sehr euklidisch oder kartesisch. Die Mathematik beim lieben Gott. Die Gebote der ersten Tafel sind die drei, welche sich unmittelbar auf Gott und die Pflichten, die wir ihm gegenüber haben, beziehen. Ja, die ersten drei.